نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم السلام عليكم meine Lieben. Heute fangen wir dann mit der Lektion 14 an und das ist dann auch der 14. Juz. 14. Teil des Koran. Und zwar befinden wir uns in Surat al-Hijr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif Lam Ra. Dies sind die Zeichen des Buches und eines deutlichen Korans. Vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, wünschen, Muslime gewesen zu sein. Lasse sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnung ablenken lassen. Sie werden es noch erfahren. Heute sind sie ja noch in den Farben, im Glanz und Glamour dieser Welt verloren, haben sich ablenken lassen vom Jenseits, von dem wahren Anliegen ihrer Erschaffung, ihres Daseins. Aber wenn dann der Moment der Rückkehr kommt, wenn der Mensch sterben wird und wenn der Mensch von den Todesengeln abberufen wird, was wird dann passieren? Die Reue wird sich einstellen. Und hier werden genau solche getadelt, das lass sie, das ist eine Art von Tadel, lass sie essen und trinken, kümmert euch nicht um diese. Denn wenn der Mensch vom Weg zum Schöpfer abgehalten wird oder abhält, ja oder wir fragen mal anders, was ist es denn, was den Menschen eigentlich am meisten von dem Gehen auf dem Weg zu seinem Herrn abhält? Von dem rechtschaffenen Weg, vom geraden Weg abhält? Was ist das, was uns immer abhält? Das sind doch dann eigentlich, kurz gefasst, die Genüsse. Und von allen Genüssen ist der Genuss der Zunge ein besonders primärer Nahrung. Die Nahrung zu sich zu nehmen ist ein besonders primärer Genuss. Es gibt viel, es gibt verschiedene Arten, es gibt üppige Nahrung, es gibt, ja, wir leben sowieso im Zeitalter der Kochsendungen, die explodieren ja förmlich, oder geht man in die verschiedenen Restaurants. Es gibt Restaurants, wo Unmengen an Geldern und Besitz ausgegeben wird, um bestimmte Nahrung zu sich zu nehmen. Ja, und wir müssen uns wirklich dann mal fragen, wohin richtet sich so eigentlich unsere mehrheitliche Mühe? Sind wir etwa nur dafür da oder leben wir etwa nur dafür, unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Ja, denn wenn ein Mensch hohe Ziele hat, wenn ein Mensch höhere Ideale verfolgt, dann muss er dafür auch opfern können. Dann muss er auch mal hier und da einen Genuss, mehrere Genüsse mal zurückstellen können und sagen, in der Lage dazu sein, sagen zu können, dass nein, jetzt kann ich gerade meinen Bedürfnissen nicht direkt folgen, direkt nachkommen, sofort befriedigen, denn jetzt habe ich ein höheres Anliegen, ein höheres Ziel und das höchste Ziel ist ganz gewiss das Ziel des Jenseits, das Ziel, die Zufriedenheit Allahs zu erwerben. Und dafür muss man auch bereit sein, auszuhalten. Wir haben schon über die Wichtigkeit von Geduld und Standhaftigkeit gesprochen. Und diese äußert sich nun mal auch darin, dass man den Genüssen nicht sofort nachkommt. Dass man diesen nicht die oberste Priorität einräumt. Ja, wer schafft es denn zum Beispiel, das Gebet einzuhalten? Wer schafft es denn, vom eigenen Besitz auszugeben an andere, von denen er nicht zurückbekommt? Ja, das schafft nur der, der nicht nur an die eigene Not, an die eigenen Bedürfnisse denkt, sondern die Not und die Bedürfnisse anderer auch als wichtig und als eine Pflicht erkennt, dass ich habe die Pflicht, mich darum auch mitzukümmern, soweit ich kann. Ja, und wir fragen uns, was auch immer, lernen, einkaufen, heiraten, Kinder bekommen, alles, was ein Mensch so, der normale Mensch so in seinem Alltag tut, was davon ist eigentlich für ein Ideal, für ein Ziel außer meiner eigenen Person? Also was tue ich, mit anderen Worten, für etwas, was nicht mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat? Ja, selbst ein Haus zu bauen oder Nahrung einzukaufen, Nahrung zu kochen, all diese Dinge, diese alltäglichen Dinge, alles machen wir doch letztendlich, damit wir selber es genießen können. Damit wir uns selber unsere Bedürfnisse befriedigen können. Nein, das Ziel des Gläubigen sollte sein, mit hohen Prinzipien, hohen Idealen zu leben, Gerechtigkeit etablieren, die Gebete, die Wahrhaftigkeit einzuhalten. Und wer all dies vernachlässigt, dann wird er es bald erfahren. Allah tadelt hier auf eine sehr strenge Art, das bald werden sie schon erfahren. Lass sie noch für eine kurze Zeit in ihren Genüssen gefangen sein, wie man auf einer Weide, ja, wie die Tiere, das Vieh auf die Weide gebracht wird und es fühlt sich vielleicht frei und denkt, ich habe hier Genuss und Niesbrauch und alles wunderschön, aber rechts und links, aber außer der Augensicht des Viehs, sind Zäune und sie werden daraus nicht wirklich entfliehen können. Ja, dann lasst sie dafür eine kurze Zeit, aber bald werden sie es erfahren. Ja, für was lernen wir nämlich dann aus diesen Ayat, dass wir nicht ein solches Leben führen, in der das Jenseits und höhere Ideale keine Rolle spielen, sondern wir sind immer gerne bereit, für dieses eine hohe Ziel andere niedere Bedürfnisse mal zurückzustellen, mal auch zu opfern, mal auch vielleicht ganz aufzugeben, wenn es im Widerspruch zu dem steht, was Allah uns geboten hat. Und was nicht passieren darf, ist, dass wir in diesen Dingen, die den Genuss befriedigen, so sehr beschäftigt, involviert, darin verloren sind, dass wir für das Jenseits gar keine Zeit mehr haben. Ja, was ist denn meistens die Ausrede für Menschen, die nicht schaffen, das Gebet einzuhalten und die es wirklich auch nicht gerne eigentlich nicht wirklich versuchen wollen oder die immer wieder zur Lüge oder zur Unwahrhaftigkeit oder zum Treuebruch oder zur Betrügerei neigen, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen? Was sagen sie? Ja, aber darin ist doch mein Interesse. Oder ich schaffe es nicht, weil das und das mich so sehr beschäftigt hat. Ich kann das nicht einhalten, weil das und das viel wichtiger ist. Ja, und das darf nicht passieren. Dass das eine, was nicht so wichtig ist, dich so sehr einnimmt, das eine, was niedriger ist und niederer ist, dass dich das so sehr einnimmt, dass es dich vom Höheren und vom Nützlicheren abhält. Und wir haben keine Stadt vernichtet, ohne dass sie eine festgelegte Frist gehabt hätte. Ja, also Städte, Gemeinschaften haben Fristen, genauso wie Individuen Fristen haben. Wenn das Baby noch im Bauch seiner Mutter ist, wird seine Lebensfrist schon festgelegt. Es ist alles geschrieben und festgefügt. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. Und sie sagen, O du, dem angeblich die Ermahnung offenbart worden ist, du bist ja fürwahr besessen. Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst? Ja, so subhanallah, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hier schon diese groben, verleumderischen Anschuldigen erdulden musste. Ja, wo sind wir dann? Wo sind wir dann, die noch nicht mal so viel leisten, in die Nähe dessen geraten, was unsere rechtschaffenen Früheren und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erduldet, geleistet, an Nutzen den Menschen gebracht haben? Wir machen all dies nicht. Und trotzdem wollen wir nicht eine Sekunde aushalten, wenn man uns nicht mit Ehrerbietung, Respekt begegnet. Das heißt nicht, dass wir Erniedrigung suchen oder Erniedrigung gutheißen. Nein, der Gläubige hat ein Ehrgefühl und dem soll er auch nachkommen. Aber Geduld und Standhaftigkeit spielt doch auch eine Rolle. Geduld und Standhaftigkeit und auch zu wissen, dass es den Früheren passiert. Und auch uns wird das passieren, das ist eine Prüfung von Allah und alles. Auch das, was wir nicht direkt verstehen oder auch das, was das Verbrechen eines anderen ist. Letztlich passiert doch alles mit der Erlaubnis Allahs. Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit hinab. Dann wird ihnen kein Aufschub gewährt. Gewiss, wir sind es. Wir haben die Ermahnung offenbart. Und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Also Allah hat es sich zur Pflicht gemacht, die Verantwortung übernommen, den Koran zu bewahren. Das ist ein Wunder dieser Umma, dass der Koran seit der Offenbarung bis zum Tag der Auferstehung bewahrt ist davon, verändert, umgestaltet, umgeändert, Tahrif, dass damit Tahrif gemacht wird, wie es den früheren Schriften passiert ist. Allah hat diesen Schutz versprochen und das ist ein Wunder und eine Gnade für unsere Umma, denn wir wären dazu nicht in der Lage gewesen. Wir haben ja bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt. Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. So lassen wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen. Ja, und das wird hier das Wort einziehen, was hier gebraucht ist, das soll bedeuten, es wird also ein Mittel sein, in ihren Herzen wirklich zu stechen, wenn wir es wörtlich wollen, zu stechen, also ein Mittel sein, das ihnen Unruhe bereiten wird. Sie glauben nicht daran, also der Koran wird in ihre Herzen einziehen, sie haben ihn wahrgenommen und das wird sie unruhig sein lassen, weil sie eigentlich wissen, dass es die Wahrheit ist. Das haben wir vorher auch schon mal besprochen. Sie glauben nicht daran, obwohl bereits die Gesetzmäßigkeit an den Früheren ergangen ist. Selbst wenn wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie dauernd dadurch hinaufstiegen. Also wenn ein solches Wunder passieren würde, ein Tor würde vom Himmel aufgemacht werden und sie würden dazu in der Lage gebracht werden, dass sie durch dieses Tor in den Himmel hinaufsteigen würden, würden sie dennoch sagen, unsere Blicke sind verschlossen. Nein, vielmehr sind wir Leute, die einem Zauber verfallen sind. Dann würden sie sagen, wir sind verzaubert worden, denn jemand, der die Wahrheit nicht glauben will, jemand, der die Wahrheit nicht sehen will, Er wird die Wahrheit nicht akzeptieren. Und wir haben ja im Himmel Türme gesetzt und ihn für die Betrachter ausgeschmückt. Nämlich wie? Die Sterne sind ein Schmuck des Himmels. Und wir haben ihn vor jedem gesteinigten Satan behütet. Außer demjenigen, der verstohlen zuhört, worauf ihn ein deutlich erkennbarer Leuchtkörper verfolgt. Das ist also, wenn die Shayatin die Rede der Malaika, der Engel, belauschen, um dann diese Informationen zur Erde zu tragen und sie dann zum Beispiel den Wahrsagern und den Zauberern mitzuteilen, die diese dann, diese eine Wahrheit mit 99 Lügen mischen und sie unter die Menschen verbreiten, um damit ihren Status und ihre Macht zu verbreiten oder einzuholen, ihre Macht aufzubauen. Und diese, die dann die Engel belauscht haben, die werden von leuchtenden, von Leuchtkörpern, von Sternen verfolgt, ja, gejagt, wirklich durch den Himmel gejagt, damit sie das dann nicht mehr tun können. Und die Erde haben wir gedehnt und darauf fest begründete Berge gesetzt und auf ihr von allen zu wiegenden Dingen wachsen lassen. Subhanallah, alles ist nach Maß erschaffen, alles liegt in der Kontrolle und Allmacht von Allah. Und all dies, was da passiert, was wir noch nicht mal wahrnehmen, an Bergen und wie viel Masse an Berg unter der Erdoberfläche ist, damit die Erde nicht wankt und was alles wächst. Ich meine, die meisten der Pflanzen, wir haben solch ein begrenztes Wissen auch über alles, was da an verschiedenen Arten von Pflanzen überhaupt auf der Erde gibt. Und wir haben auf ihr für euch Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen und auch für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Wie viele unzählige Lebewesen gibt es? Allein im Ozean ist, glaube ich, noch ein großer Teil noch gar nicht erforscht. Dann auf dem Land, genauso in den Wäldern, an kleinsten Kreaturen, an größten Kreaturen, von denen wir sowieso als Laien und auch die größten Wissenschaftler nicht wirklich wissen, was diese eigentlich als Nahrung benötigen. Wir wissen noch nicht mal, was sie brauchen, geschweige denn, dass wir dazu in der Lage wären, diese Nahrung für sie herzustellen, für sie zu beschaffen, zu transportieren und dann dazu in der Lage sein, ihnen das auch so zuzuführen, dass dieses dann sich auch selber fressen können, diese Tiere das dann auch wirklich zu sich nehmen können und das ihnen dann auch als Lebenserhalt überhaupt nützt. Ja, also das sind alles Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, wie oder ob sie es überhaupt gibt, wie sie überhaupt laufen. Und dennoch ist der Mensch Allah gegenüber nicht demütig. Und es gibt nichts, dessen Schatzkammern nicht bei uns wären. Und wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Und wir senden die Winde zur Befruchtung. Und wir lassen dann vom Himmel Wasser hinabkommen und geben es euch zu trinken. Doch ihr könnt es nicht als Vorrat lagern, also nicht alles davon. Und fürwahr, wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen. Und wir sind die alles Erbenden. Und wir kennen ja diejenigen unter euch, die vorausgehen. Und wir kennen ja auch diejenigen, die zurückbleiben. Und gewiss, dein Herr wird sie versammeln. Er ist allweise und allwissend. Und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem, schwarzen Schlamm erschaffen. Und die Dschinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Also der Mensch ist aus einer anderen Materie und die Dschinn sind aus einer anderen Materie erschaffen. Der Mensch ist aus trockenem Lehm, aus Erde. Und die Dschinn und die Shayatin, also Iblis, die von den Dschinn sind, die sind ja auch aus Feuer dann erschaffen. Also Allah erklärt uns ja auch, dass mit wem habt ihr es zu tun? Euer Erzfeind Iblis, aus welcher Materie ist er erschaffen? Und das, woraus man erschaffen ist, dessen Qualitäten sind an einem ja auch innewohnend. Und die Dschinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem Ton, aus fauligem, schwarzen Schlamm zu erschaffen. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis. Er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen. Er sagte, O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen? Er sagte, ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das du aus trockenem Lehm, aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen hast. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig. Und Steinigung ist hier, damit meint er, du bist der Vertreibung würdig. Du bist hier vertrieben, du gehörst hier nicht hin. Und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen. Schaut mal, wie er das formuliert. Du mich in Verirrung hast fallen lassen. Obwohl Allah ja nur die Niederwerfung geboten hatte, Sajda geboten hatte. Und Iblis hat ja gewählt, nicht zu gehorchen. Ja, aber das ist genau diese schaitanische Eigenschaft, seinen eigenen Fehler nicht einzusehen, das eigene Versagen immer an andere, auf andere zu schieben, die Schuld immer bei anderen zu suchen, ist wirklich eine iblisische Eigenschaft. Darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, die Auserlesenen, mukhlas, khalis ist rein, mukhlas ist auserlesen, gereinigt. Ein sehr schönes Wort. Allah möge uns alle zu diesen Dienern gehören lassen. Ja, etwas, was khalis ist, was rein ist, das ändert den Zustand nicht, das ändert die Farbe nicht. Hier zum Beispiel Gold, reines Gold. Ob man das jetzt in die Erde eingräbt, ob man es ins Wasser legt, es bleibt, wie es ist, glänzend und rein. Ja, aber andere Metalle, die vielleicht weniger rein sind, weniger hundertprozentig rein sind, ja, die nehmen dann auch die Witterungen an, die nehmen dann auch die verschiedenen Zustände an, die rosten auch. Ja, aber der Zustand des Gläubigen, egal wo er ist gläubig. Egal wo er auf der Erde ist, egal in welchem Zustand er sich befindet, er bleibt ein Allah-ergebener Diener. Er beugt sich vor Allah und er gehorcht ihm. Und er fürchtet nicht die Menschen, sondern er fürchtet Allah. Und er fürchtet die Menschen wenigstens nicht so viel, wie er Allah fürchtet. Ja, die Auserlesenen, die Mukhlas, die Gereinigten, die von Allah Auserwählten, die sind sehr wertvoll. Was ist für den Menschen also sehr, sehr wertvoll? Ikhlas, Aufrichtigkeit. Wer Ikhlas hat, Allah wird ihn auch Mukhlas machen. Und wo wahre Iman ist, dort gehen ja dann auch nach und nach alle Unreinlichkeiten des Herzens langsam heraus. Je mehr der Iman, je intensiver der Iman, desto intensiver die Reinigung. Und wie wir vorhin auch erwähnt haben, nicht vorhin, in Surat al-Baqarah, dass die Aufgabe oder der Sinn und Zweck der Lehre des Koran und der Sunna ist ja auch, wa yuzakihim, es soll uns ja auch reinigen. Oder denkt nochmal an den Shajaratun tayyibatun, asluha thabit, der Gläubige ist standfest, wie ein guter Baum. Er ist ein guter Baum, weil das der Iman ihn zur Standhaftigkeit, Festigkeit verholfen hat. Ja, also beständig bleiben, egal was drumherum an Stürme wüten. Und der Schatan wusste das, dass diese Mukhlas-Diener, die werden nicht unter meine Kontrolle geraten. Ja, deswegen, wenn uns mal passiert, und wem passiert das nicht, jedem wird das mal passieren, ja, wenn das dann mal wieder so weit ist, dass wir in das Gerede Schaitans uns verfangen haben, uns haben verführen lassen, und etwas tun, was Allah erzürnt und Shaitan erfreut, dann fragen wir uns immer selbst, wo hat es gemangelt? Wo habe ich es mangeln lassen? Ja, und wir werden immer sehen, entweder ist es in der eigenen Absicht, im Iman, im Herzen befindet sich ein Übel. Und deswegen sollen wir auch Menschen sein, die sich selber immer wieder zur Rechenschaft ziehen. Nicht wie Shaitan immer die Fehler in der Außenwelt suchen. Ja, sich fragen, weswegen bin ich ins Wanken geraten? Wann verlieren wir denn jetzt, körperlich gesehen, wann verlieren wir den festen Stand, wenn der Blutdruck, die Blutzirkulation, wenn die schwach ist? Ja, da sehen wir schwarz vor Augen und wir wanken ein bisschen und fallen fast um. Manche fallen auch wirklich dann um. Ja, dann verliert man den Halt. Genauso ist doch, wenn der Iman schwach ist, wenn der nicht mehr stark genug ist, wenn das Herz zu verunreinigt ist, wenn zu viele Sünden drauf sind, wenn man lange schon nicht wieder Istighfar gemacht hat, lange die Nähe Allahs nicht gesucht hat, dann ist es schwer, auf der Wahrheit bestehen zu bleiben. Ja, und Shaitan wusste, dass die sich immer wieder vor Allah reinigen, die werden dann von Allah auch auserwählt. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die Allah auserwählt, gereinigt hat, die Allah in seinen Schutz genommen hat. Deswegen sagen wir auch, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ich suche Zuflucht und Schutz bei Allah vor Shaitan, den Gesteinigten, ja, damit wir auf dieser Wahrheit bestehen können. Allah sagt dann, er sagte, das ist ein gerader Weg, der einzuhalten mir obliegt. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht. Allahs Diener. Ja, also was gilt für uns zu tun? Allahs Diener werden. Außer, wer dir von den Verirrten folgt. Und die Hölle ist wahrlich ihrer aller Verabredungsort. Sie hat 7 Tore. Die Hölle hat 7 Tore und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen. Also eine feste Anzahl wird in jedem Tor eingehen und zu dem Ort gelangen in dem Höllenfeuer, der für sie dann als Belohnung, als Entgelt dann geschrieben ist, ihnen zugewiesen wird. Jannah hat 8 Tore, das Paradies hat 8 Tore, das Höllenfeuer hat 7 Tore. Im Koran und in verschiedenen Hadithen werden auch Einzelheiten darüber berichtet. Zum Beispiel heißt es im Koran Hawiya, über die Munafiqin, dass die, im Koran heißt es, fi d-dark al-asfali min an-nar, sie sind in der untersten Stufe des Höllenfeuers. Wer? Die Munafiqin, die Heuchler. Dann Jahim ist ein Teil oder ein Name des Höllenfeuers, der für die Mushrikin, für die, die Polytheismus praktiziert haben und nicht Tauba gemacht haben. Dann gibt es Saqr, dann gibt es Sa'ir, ja, verschiedene Namen des Höllenfeuers. Dann gibt es Hutama, das ist für die, die üble Nachrede und Sticheleien und Verleumdungen und Unruhe zwischen Menschen verbreitet haben. Lava gibt es. Dann gibt es Jahannam. Und man, in Überlieferung heißt es, Jahannam ist der oberste Teil. Also der niedrigste war ja für die Munafiqin, der schlimmste Ort. Und der oberste, welcher auch natürlich schlimm ist, wo die normalen, in Anführungsstrichen, Sündiger reingehen, die eventuell auch Iman hatten, aber die trotzdem sich die Strafe verdient haben. Ja, also alles ist klar zugewiesen, ein fester Teil geht durch jedes jeweils bestimmte Tor hinein. Allah möge uns bewahren, Allah möge uns weit entfernen von diesen Toren, dass wir dessen Lärm und dessen Wahrnehmung noch nicht mal in die Nähe davon geraten. Allah möge uns ohne Hisab in das Paradies eingehen lassen. Und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und an Quellen sein. Allah möge uns zu den Gottesfürchtigen gehören lassen. Betretet sie in Frieden und in Sicherheit. Ja, also nicht nur, dass sie Gärten und Quellen haben, sondern dass man auch noch so eingeladen wird und auch noch einem so willkommen geheißen wird. Das betretet sie, und zwar auch noch wie? In Frieden und in Sicherheit. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen ruhend einander gegenüber. Also die komplette Reinlichkeit wird erstmal erfolgen und dann geht man in das Paradies ein. Also auch das letzte Rest, was aufgrund unserer menschlichen Natur irgendwo auch Teil unseres Wesens ist, dass wir ein bisschen Groll hier, ein bisschen Groll da, die letzten paar Ungereimtheiten oder Zwietracht, was auch immer, wir sind Menschen, auch das wird Allah entfernen und dann wird man als vollkommene, friedliche Wesen, gereinigte Wesen, als Brüder, Geschwister einander gegenüber. Die Gesellschaft wird also auch da sein, man wird nicht alleine sein. Ja, also komplette, vollkommene, paradiesisches Bild, was Allah hier malt für uns, oder Allah berichtet uns darüber. Darin widerfährt ihnen weder Mühsal, noch werden sie daraus vertrieben. Ja, in den Heimen, den Häusern dieser Welt ist alles genau das Gegenteil. Ja, Mühsal ist da, die Furcht ist irgendwo, in manchen Ländern mehr als in anderen, vor Vertreibung ist irgendwo auch da. Ja, im Paradies wird, in einer Überlieferung heißt es, im Paradies wird den Menschen, den Paradiesbewohnern gesagt werden, dass ab heute werdet ihr gesund sein. Ich weiß die Reihenfolge jetzt leider nicht mehr genau. Ich wollte es euch trotzdem erzählen, was ihnen gesagt werden wird. Dass ab heute, also hier im Paradies, werdet ihr gesund sein und nie wieder krank werden. Ihr werdet leben und nie sterben. Ihr werdet jung sein und nie altern. Ihr werdet hier bleiben und diesen Ort nicht mehr verlassen müssen. Ja, das wird zu den Paradiesbewohnern gesagt werden. Und es lohnt sich doch darum, ein wenig auszuhalten. Tue meinen Dienern kund, dass ich es bin, der allvergebend und barmherzig ist, und dass meine Strafe die schmerzhafte Strafe ist. Nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Und gib ihnen Kunde über die Gäste Ibrahims a.s. Das waren die Engel, die zu Ibrahim a.s. in menschlicher Gestalt gesandt wurden. Als sie bei ihm eintraten und sagten Frieden, sagte er, wir ängstigen uns vor euch. Ja, das ist nicht direkt passiert. An einer anderen Stelle im Koran erfährt man, dass er ihnen erst Essen angeboten hat, Speise angeboten hat und sie dann nicht zugriffen. Und das war, in den alten Zeiten galt das als feindliche Handlung, weil der Feind würde bei dir nicht essen. Das war in diesen Traditionen so. Und deswegen sagten sie dann, wir ängstigen uns vor euch. Sie sagten, ängstige dich nicht. Wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen. Er sagte, also du wirst ein Kind bekommen. Er sagte, ihr verkündet es mir, obwohl mir das hohe Alter widerfahren ist? Was verkündet ihr mir denn da? Also wie soll das passieren? Rein äußerlich betrachtet sind alle Mittel, die zu einem, die zum Erwerb von Nachkommenschaft nötig sind, sind die nicht mehr vorhanden. Ich habe ein hohes Alter erreicht, auch meine Frau hat ein sehr hohes Alter erreicht. Sie sagten, wir verkünden es dir der Wahrheit entsprechend. So gehöre nicht zu denen, die die Hoffnung verlieren. Er sagte, wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn, außer den Irregehenden? Hier, diesen Satz müssen wir auch wirklich alle oft sagen. Wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn, außer den Irregehenden? Ja, in dieser Zeit von, ja, im Namen des Realismus gelebte Pessimismus, den wir alle schon irgendwo zum Opfer gefallen sind. Ja, diese globalisierte Welt, in der wir immer überall jedes Leid ob wir wollen oder nicht, in 3D schon quasi erfahren. Und wir müssen auch informiert bleiben. Das ist auch einerseits gut, nur andererseits macht es den Menschen nicht unbedingt diese... Ja, weil wir andererseits auch das Wissen über Allah leider mangelt, dann nimmt leider die Hoffnung ab und die, ja, der Mangel an Zuversicht macht sich breit, er verdunkelt unsere Seelen, wir sehen alles meistens schwarz. Ja, und das sind dann Dinge, die ein bisschen zu weit, weit abführen von dem, wozu Allah uns erziehen will. Wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn, außer den Irregehenden? Er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boten? Also das war nicht alles, wozu die Engel gekommen sind, diese Botschaft, frohe Botschaft über Nachkommenschaft, sondern da war also noch was anderes. Sie sagten, wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt, ausgenommen diese Peluts. Diese werden wir wahrlich allesamt erretten. Also wir kommen zu der Gemeinde, in der Lut a.s. lebt, Sodom und Gomorra, diese Gemeinden, die ein Volk von Übeltätern waren. Gerettet wird aber die Sippe Luts, und jetzt heißt es, außer seiner Frau, wir haben es so bestimmt, sie gehört fürwahr zu denen, die zurückbleiben. Ja, also Allah hat das so geboten und Allahs Gebote sind gerecht und allweise. Als nun die Gesandten zu der Sippe Luts, a.s., kamen, sagte er, ihr seid ja fremde Leute. Sie sagten, nein, vielmehr kommen wir zu dir mit dem, woran sie zu zweifeln pflegten. Also wir kommen mit der Strafe, denn wenn die Engel kommen und wenn auch geboten wird, dass der Prophet die Gemeinde verlassen soll, das war in den früheren Zeiten so, außer Allahs Barmherzigkeit mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war es nicht so. Auch als er Hijra machte, kam nicht die Strafe auf das, die Gemeinde der Mekkaner. Deswegen ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter anderem auch Rahmatul Alamin, eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner. Aber bei allen anderen Gesandten früher, fast alle, bei Yunus alaihi sallam und hier und da waren andere Beispiele, aber das Verlassen des Propheten ist ein schlechtes Zeichen für die Gemeinde. Ja, und so war es hier beim Volk von Lut alaihi sallam. Auch. Und wir kommen zu dir mit der Gewissheit und wir sagen gewiss die Wahrheit. So zieh mit deinen Angehörigen in einen Teil der Nacht fort und folge du hinterdrein. Und niemand von euch soll sich umwenden. Geht weiter, wohin euch befohlen wird. Und wir haben ihm diese Angelegenheit mitgeteilt, dass der letzte Rest dieser Leute bei Tagesanbruch ausgetilgt werde. Ja, also ihr geht in der Nacht und bei Tagesanbruch wird die Strafe auf dieses Volk herabkommen. Und die Bewohner der Stadt kamen voller Freude. Er sagte, also Lut a.s. sagte, das sind meine Gäste, so stellt mich nicht bloß. Also bitte tut jetzt nichts Schlimmes, das sind meine Gäste. Und Gäste stehen unter dem Schutz des Gastgebers. Er meinte die Engel, die zu ihm gekommen waren, die in menschlicher Gestalt waren. Und die Volk nahm nicht wahr, es nahm nur wahr, dass da zwei Menschen sind. Und auch mit denen wollten sie dann diese üblen Taten tun. Also wir sehen hier auch diese Gewalttätigkeit, mit der sie das ausleben, wozu sie neigten. Und fürchtet Allah und stürzt mich nicht in Schande. Sie sagten, haben wir die nicht die Weltenbewohner verboten, also als Gäste aufzunehmen? Also haben wir nicht gesagt, du musst uns sagen, wenn jemand kommt und ja, also so eine wirklich verbrecherische Art, mit anderen Menschen umzugehen. Er sagte, hier sind meine Töchter, wenn ihr etwas tun wollt. Also hier sind meine Töchter, das meint er, in der Auslegung heißt es, dass wenn ihr die Eheschließung mit meinen Töchtern wollt und mit den, manche sagen auch, mit den Töchtern meint er an sich die Frauen der Stadt, weil sie ja zu Homosexualität neigten. Und er sagt hier, wenn ihr etwas tun wollt, dann hier, nehmt meine Töchter, nehmt die Frauen unserer Gemeinde und schließt, heiratet sie, geht mit ihnen den Ehebund ein. Bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher. Wenn jemand nämlich das ein Ausmaß erreicht, am Tun von Üblem. Und wenn er die Grenzen zu einem Extrem übertritt, dann wird das wie ein Zustand der Trunkenheit. Dann wird das wie ein Zustand der Trunkenheit. Ja, und wer das nicht glaubt, ihr müsst einfach nur den Fernseher einschalten und auf die verschiedensten Kanäle gehen, was es da alles für Ausdrücke von verschiedenen Rauschzuständen gibt, die auch noch als Mode oder als im Trend liegend dargelegt werden und wirklich eine Gefahr für alle unsere Kinder, unsere Jugendlichen sind, für uns auch, für alle Menschen sind, die vielleicht ihre eigene Neigung nicht so sehr kontrollieren können, das Maß nicht so sehr kontrollieren können. Ja, und das kann ganz schnell zu einer Art von Trunkenheit, Sucht, Rauschzustand, in der der Mensch nicht mehr wirklich fähig ist, zu kontrollieren, zu unterscheiden zwischen Recht und Unrecht, Schaden und Nutzen und Wahrheit und Falschem. Ja, und was passierte dann? Da ergriff sie der Schrei, bei Sonnenaufgang. Und wir kehrten das Oberste von ihr, also der Gemeinde, zuunterst und ließen auf sie Steine aus gebranntem Lehm regnen. Ja, also die Strafe kam in Form von gebranntem Lehm vom Himmel herabregnen. In alten Zeiten, wenn es eine Kampfhandlung gab, da musste man nah an den Menschen heran, Schwertkampf, auch im Pfeil- und Bogenkampf oder, ja, also wir wissen, dass Kanonen und ähnliches relativ spät in der Zeitgeschichte überhaupt erfunden wurde. Und heute ist es für uns gar nicht mehr schwer, so einen Angriff vom Himmel sich vorzustellen. Ja, es regnet Bomben auf manche Städte herab. Die Drohnen, die können sogar gezielt bestimmte Menschen wirklich gezielt auf diese einen Angriff ausführen. Ja, und so muss man sich hier vielleicht auch ähnlich vorstellen. Lehm, gebrannte Steine, gebrandmarkt, gezielt auf die einzelnen Opfer herabgeregnet. Ja, das muss man sich mal vielleicht bildlich vorstellen. Etwas fällt vom Himmel und man will noch zur Seite gehen und das, was fällt, fällt aber gezielt dir hin, also verfolgt dich gezielt und fällt genau auf die Person, für die es geschickt worden ist. Darin sind wahrlich Zeichen für die Betrachtenden. Und sie liegt fürwahr an einem noch bestehenden Weg. Also die Menschen, die daran vorbeireisten, das war einerseits der Weg von Hijaz nach Scham und von Irak nach Misr. Dort lag diese Gegend, auf der diese Strafe herabkam. Heute wissen Leute noch ungefähr, wo das gewesen sein soll. Und damals umso mehr, die Leute, die in den Karawanen daran vorbeireisten, sahen diese Gegend und bezeugten das. Und es war Teil ihrer mündlichen Überlieferung, dass so etwas mal passiert war. Ja, und das zu sehen und zu bezeugen und trotzdem nicht eine Lehre daraus zu ziehen, ist natürlich umso schlimmer. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. Und die Bewohner des Dickichts taten fürwahr Unrecht. Jetzt wird Allah über verschiedene Völker sprechen. Jetzt einmal über das Volk Lut, a.s., dann über die Bewohner des Dickichts. Sie taten auch fürwahr Unrecht. So übten wir an ihnen Vergeltung. Beide liegen fürwahr an einem deutlichen Weg. Und die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Ja, Hijr war wie die Zentralgemeinde, zentrale Stadt von dem Volk Thamud. Ja, das waren die, wenn ihr so möchtet, die Ur-Araber, ja, die Vorfahren derer, auf die dieser Koran als erstes herabgesandt wurde. Ja, und Allah erwähnt also hier immer wieder, schaut mal was mit jenen, schaut mal was mit diesen. Und mit anderen Worten, warum fürchtet ihr nicht zu sündigen und zu übertreten, kann nicht euch die Strafe treffen, wie sie auch frühere getroffen hat. Wir ließen ihnen unsere Zeichen zukommen, aber sie wandten sich von ihnen ab. Und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit. Also wo kann es sicherer sein, als inmitten im Berg drin, dass dein Haus da drin ist. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch, so nützte ihnen nicht, was sie erworben hatten. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nur in Wahrheit erschaffen, also mit Sinn. Gewiss, die Stunde wird sicher eintreffen, so übe schöne Nachsicht. Dein Herr ist der Allerschaffer und der Allwissende. Und wir haben dir doch 7 von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran. Die 7 sich wiederholenden Verse sind Sura al-Fatiha und auch der großartige Koran. Richte ja nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren. Und sei nicht traurig über sie und senke deinen Flügel für die Gläubigen. Flügel sind die Schultern, also Barmherzigkeit ist damit gemeint, für die Gläubigen. Und sag, ich bin ja der deutliche Warner. Ja, diese Aussage, richte ja nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen als Nießbrauch gewähren. Manchen von ihnen paarweise, also manchen von ihnen als Nießbrauch gewähren. Und davor hat Allah gesagt, wir haben dir doch Koran und Surat al-Fatiha gegeben. Ja, also derjenige, der Koran erhalten hat. Und Allah, wir sind alle auf dem Weg, inshallah, jetzt Koran zu erhalten. Manche haben ihn schon lange erhalten, manche jetzt zum ersten Mal. Manche sind dabei. Ja, das sind alles, das Wissen vom Koran zu erhalten. Wer Koran erworben hat, der soll was nicht mehr machen? Er soll seine Augen nicht abwenden von dem großen, von der großen Gunst, die Allah ihm erwiesen hat, indem er ihm das Beste gegeben hat, was es überhaupt gibt, das Wissen über den Koran, und die Augen davon abwenden und die Augen mit dem Glanz dessen füllen, was manche von den Menschen als kurzen Nießbrauch auf Erden bekommen haben, den Glanz und Glamour des Diesseits. Die Güter, der Reichtum, die Berühmtheit, was auch immer man in dieser Welt erwerben kann. Es ist kurzer Nießbrauch, manches davon ist gut, manches davon ist sogar schädlich, wenn es zur Eitelkeit und zum Ruhm und zu Hochmut, zum Hochmutserhalt sogar dient, dann ist es sogar schädlich. Wenn es aber wenigstens nützlich ist und wenn jemand von Allah viel bekommen hat und damit auch spendet und damit auch Gutes tut, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn Allah dir Koran gegeben hat, dann musst du wissen, dass nichts wertvoller ist als das, was Allah dir jetzt gegeben hat. Und das gilt dann besonders für die besonders Gesegneten, Allah möge uns zu denen gehören lassen, die dann auch noch damit beschäftigt sind, Koran zu lernen, zu lehren und dann vielleicht nicht mehr auch die Zeit haben, sich so sehr um den Lebensunterhalt in einem solchen Ausmaß zu kümmern, dass sie besonders viel anhäufen und ansparen können, sondern sie kommen gerade mal so durch, sie müssen keinen fragen, weil das Fragen ist auch nicht etwas Lobenswertes. Sie sind unabhängig, aber sie haben nicht die besten Dekorationsstücke und sie haben nicht viele Sachen und nicht viel zur Auswahl. Warum? Weil sie ihre Zeit dafür opfern, im Dienst der Religion zu stehen. Ja, und gerade diesen, denen wird auch nochmal gesagt, und das war beim Propheten sallallahu alaihi wasallam auch mehr oder weniger so, er war bescheiden, er verzichtete auf viele Güter, auf vielen Annehmlichkeiten, um dieser Umma, um der Aufgabe, die Allah ihm gegeben hatte, zu dienen. Aber er hat nie Sadaqat angenommen, er hat nie Almosen angenommen, er hat unglaublich viel gespendet, er hat gekämpft und die Beute war auch, ein Teil der Beute, wie wir in Surat al-Anfal gelesen haben, stand dann dem Haushalt des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, damit sie keinen fragen müssen, weil diese eher so Unabhängigkeit und diese ja, positive Stolz auch, dass man nicht jemanden bittet und nicht die obere Hand ist besser als die untere, das ist alles ein anderes Thema. Ja, aber derjenige, der Koran bekommen hat, der soll wissen, وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Koran ist besser als alles, was sie anhäufen, was sie sich ansammeln. Es gibt nichts Besseres. Ja, der Glanz des Diesseits soll auch nicht für einen Moment die Augen blenden. Es ist ein kurzer Niesbrauch. Jetzt allein Surat al-Fatiha, wir haben dir doch die 7 sich wiederholenden Verse gegeben. Surat al-Fatiha haben wir, glaube ich, am Anfang vom Koran, haben wir, glaube ich, kurz angesprochen, das ist eine Sura, die vorher noch nie gesandt wurde. Sie kam durch ein Tor des Himmels, welches zuvor noch nie geöffnet wurde, gebracht von einem Engel, der zuvor noch nie auf die Erde gesandt wurde. Das sind ganz besondere Dinge, die uns hier im Alltag einfach so gegeben wurden. Wir dürfen damit jedes Gebet beginnen. Der Koran beginnt damit. Jedes Kind der islamischen Umma, mehr oder weniger, kennt diese Sura. Und darüber hinaus der Koran. Ja, das, wenn wir die Wertschätzung dafür nicht haben, wenn wir dafür nicht dankbar sind, wenn wir anderes für besser und wichtiger erachten, dann kann es sein, dass Allah uns diese Gnade wieder wegnimmt. Und sag, ich bin ja der deutliche Warner. Wie wir die Strafe auf diejenigen hinabgesandt haben, die aufteilten, die den Koran in einzelne Teile zergliedert haben. Ja, was bedeutet das, in einzelne Teile zergliedert haben? Nämlich, dass man einen Teil des Koran nimmt, ihn vielleicht sogar umsetzt oder immer wieder zitiert, um damit auch vielleicht die eigene Frömmigkeit darzustellen, und einen anderen Teil komplett ignoriert und so tut, als ob er gar nicht offenbart worden wäre. Ja, die uns angenehm sind, die uns passen, die nehmen wir. Ja, ist das nicht so und so und ist das nicht so und so? Soll man nicht so und so? Und das andere, was uns nicht so passt oder was wir halt nicht gelernt haben, das ignorieren wir. Das lassen wir einfach weg. Und das ist etwas, ein Teil des Korans nehmen und den anderen lassen. Das haben wir in Surat al-Baqarah auch schon mal, glaube ich, gelesen. Es wurde den Bani Israel schon vorgeworfen. Ja, dieses Auswählen, das ist uns, dieses Recht ist uns nicht gegeben worden. Der Koran ist als ein Ganzes offenbart worden, also wurde nach und nach offenbart, aber er soll als Ganzes genommen werden, weil das eine das andere bestätigt, das eine das andere komplementiert, vollständig macht und wir sonst... Ja, die Wahrheit kann man nicht aufteilen. Es gibt immer ein ganzes Bild. Ja, bei deinem Herrn, wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen über das, was sie zu tun pflegten. So verkünde denn laut, was dir befohlen wird und wende dich von den Götzendienern ab. Wir genügen dir als Schutz vor den Spöttern, die neben Allah einen anderen Gott setzen, aber sie werden es noch erfahren. Wir wissen ja, dass deine Brust beklommen ist wegen dessen, was sie sagen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch ein Mensch und er war traurig und er fühlte sich verletzt und seine Brust war beklommen wegen dessen, was sie sagen. Was sagten sie alles so? Du bist besessen, du erzählst Fabeln der Früheren, du behauptest nur, das stimmt alles nicht, es wird keine Auferstehung geben. Ja, also Spott, Verleumdung, Ablehnung, alles, was eigentlich einem Menschen so passieren kann, Vertreibung, Folter seiner Anhänger, also vieles, das ist zu lang, um jetzt aufzuzählen. Ja, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ein Mensch mit menschlichen Gefühlen. Und wenn die Leute so sprachen, dann machte das ihn beklommen. Und was ist die Lösung dann? Was bietet Allah als Lösung an? Aber lobpreise deinen Herrn. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. Also viel Tasbih, viel Tahmid, Subhanallah, Alhamdulillah, viel Gebet, ob Pflichtgebet und neben den Pflichtgebeten die freiwilligen Gebete. Viel Niederwerfungen vor Allah. Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, bis die Gewissheit zu dir kommt, welche nämlich der Tod ist. In der Auslegung heißt es, bis der Tod zu dir kommt, bis das Ableben dich erreicht, diene deinem Herrn, bleib auf diesem Weg standhaft, beharrlich. Und währenddessen, wenn es dir besonders beklommen ist, wenn deine Brust beklommen ist, dann was ist die Lösung? Wenn uns das auch mal passieren sollte, diejenigen, für die für den Dien arbeiten oder mal die Gelegenheit bekommen, für den Dien etwas zu tun und dabei Probleme entstehen, sie Ablehnung erfahren, Spott erfahren und dieses uns dann irritiert und uns ein bisschen stört und uns betrübt, dann was sollen wir tun? Nicht in unsere Betrübung uns eingraben und pessimistisch werden und uns beleidigt fühlen, sondern nein, viel Tasbih, viel Lobpreis Allahs und viel Gebet. Und Allah verspricht dann, dass dies die Lösung und die Beruhigung und die Öffnung unserer Brust sein wird. Damit kommen wir zum Ende von Surat al-Hijr. Allah möge uns Verständnis geben von dem, was wir gelesen haben und die Ayat in unsere Herzen einwirken lassen und unser Verhalten dementsprechend formen. Amin.